Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern. Ja, heute möchte ich mal was über E-Mails und Postfächer sagen. Ich habe irgendwo mal gehört, und das fand ich jetzt in dieser Zeit auch noch recht passend, ein Posteingang, also ein E-Mail-Posteingang, ist immer eine fremdgesteuerte To-Do-Liste. Das bedeutet, wenn ich eine Mail bekomme, fordert mich irgendjemand auf, etwas zu tun. Und wenn es einfach nur ist, die Mail zu lesen oder zu löschen, in irgendeiner Form muss ich damit umgehen. Und das ist jetzt in letzter Zeit nochmal verstärkt der Fall, denn es gibt ein höheres Mailaufkommen. Das heißt, man muss sich mehr damit auseinandersetzen, mit den Mails von anderen Menschen. Und da habe ich ein System, was ich schon recht lange fahre, schon vor der Zeit. Und was ich einmal kurz vorstellen möchte, es ist eigentlich auch super simpel, aber trotzdem recht effektiv. Und zwar kommt das auch nicht von mir, sondern das stammt aus einem Buch, Getting Things Done nennt sich das Ganze. Und das unterteilt To-Dos immer in unterschiedliche Kategorien und auf Mails lässt sich das eben auch gut anwenden. Ja, wie funktioniert das Ganze? Wenn eine Mail reinkommt, dann lese ich die einmal durch und gucke, ob das etwas ist, was ich schnell erledigen kann. Schnell bedeutet so innerhalb von 2-3 Minuten. Dann würde ich es sofort machen, denn alles andere, was ich damit dann noch machen würde an Archivierung, Kategorisierung, wie auch immer, würde dann mehr Zeit kosten, als eigentlich die Aufgabe direkt zu erledigen. Und dann gibt es zwei Ordner, in die Mails reinkommen, die ich so unterhalb von meinem Posteingang angelegt habe. Die heißen einmal Actions oder To-Dos, kann man die auch nennen, und der zweite Ordner Delegated oder Delegiert. Und das deutet auch schon an, in welche Richtung es geht. Bei To-Dos ist irgendetwas, wo ich etwas machen muss, wo ich aktiv werden muss. Ich muss zum Beispiel antworten, ich muss irgendetwas erledigen. Die kommen da rein und können dann nach und nach abgearbeitet werden. Insbesondere sind sie dann auch aus dem Posteingang weg und ich gucke dann immer mal wieder in diesen Actions-Ordner rein und gucke, was ich da noch erledigen muss. Der zweite Ordner, Delegated oder Delegiert, da warte ich auf eine Reaktion. Das heißt, irgendjemand anders muss sich um etwas kümmern und ich warte eigentlich nur, dass dann noch etwas passiert und dass ich zum Beispiel eine Antwort bekomme, dass irgendetwas erledigt wird. Und da landen dann diese E-Mails drin. Das kann zum Beispiel sein, klassischer Fall, ich soll irgendwas erledigen, dann kriege ich ein To-Do, pack das also in meinen Actions-Ordner rein und mache das irgendwann und schicke das dann entweder einfach zurück, dann ist die Sache erledigt, oder aber ich frage nochmal nach, ist das soweit in Ordnung? Und dann würde ich diese gesamte Konversation in diesen Delegiert-Ordner verschieben und eben warten. Und immer mal wieder gucke ich dann in diesen Delegated-Ordner rein und schaue, inwieweit da jetzt etwas passiert ist oder nicht und wo ich vielleicht nochmal nachhaken würde. Dort kommen zum Beispiel auch Sachen rein, die ich rausschicke und wo ich auf eine Antwort warte, wo ich zum Beispiel eine Frage irgendwo hingestellt habe und dann erwarte, dass ich eine Form von Rückmeldung erhalte. Das kommt auch alles in diesen Delegated-Ordner. Und so organisiere ich da meine Mails. Ansonsten gibt es zu diesem Podcast noch eine kleine Info. Ich habe mich von meiner Plattform Anchor FM getrennt. Was heißt getrennt? Also der Podcast, der liegt da weiterhin, aber es gibt da eine recht schöne Funktion, sodass man den Feed weiterleiten kann an eine andere Adresse und das habe ich gemacht. Landet jetzt alles bei bildungsfern-podcast.de und deshalb sollte auch der Feed jetzt von da ausgeliefert werden. Manche Podcast-Catcher ersetzen das dann automatisch. Das kann dann dazu führen, dass auf einmal viele Folgen vielleicht als neu dort auftauchen. Daher schon mal Entschuldigung dafür. Das lässt sich leider nicht so ohne weiteres vermeiden. Das ist nicht ganz trivial, das Problem zu lösen, weil die Feeds einfach unterschiedlich aufgebaut sind. Entweder kommen sie von Anchor oder bei mir ist es jetzt ein WordPress-Plugin, was den Feed generiert, und die sind eben nicht so 1:1 kompatibel. Das bedeutet nicht, dass Anchor FM jetzt in irgendeiner Form schlecht ist. Im Gegenteil, es ist sogar für den Einstieg weiterhin extrem gut. Man kommt sehr schnell zu einem Ergebnis. Ich habe mich aber jetzt entschieden, davon ja so weiterzuziehen und wegzugehen, weil ich die Dateien dann doch lieber bei mir habe, nicht auf einer externen Plattform, und weil ich auch bisschen problematisch gesehen habe, wie man auf einzelne Folgen oder auch Stellen in Folgen referenziert. Das war da nicht so ohne weiteres möglich, und vom Interface, wenn man auf der Webseite ist, war es nicht immer so ganz leicht zu erkennen, was soll denn jetzt hier abgespielt werden, wenn ich einen Link irgendwo hinschicke. Für diejenigen, die das über einen Podcatcher in irgendeiner Form abonnieren, sollte das kein Problem sein. Und ja, ich habe das jetzt dann dahin mal umgezogen. Das nur als organisatorische Info noch zum Schluss. Ja, das war's für heute auch wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Heute ist Sonntag, der 3. Mai. Morgen geht eine neue Schulwoche wieder los. Ich wünsche euch einen guten Start. Bleibt gesund, wascht euch die Hände, haltet Abstand und ciao.